gerne Hanswurst, gerne groß, ohne Rückgrat. Ohne Rückgrat. Rückgratlos. Rückgratlos. Ohne Skrupel. Ohne Skrupel. Los. Skrupellos. Leider ohne Ahnung. Leider ohne Ahnung. Völlig ahnungslos. Völlig ahnungslos. Kleiner Hanswurst. Kleiner Hanswurst. Gerne groß. Gerne groß. Steuergelder, Zahler, Schänder, habt ihr Kinder? Habt ihr Kinder? Und wenn ja? Und wenn ja? Sagt ihr ihnen? Sagt ihr ihnen? Wenn sie fragen? Wenn sie fragen? Dass ihr Lügner seid? Dass ihr Lügner seid? Betrüger seid? Betrüger seid? Tarnet, Täuscher, Trickser, Blender, Steuergelder, Zahler, Schänder. Steuergelder, Zahler, Schänder. Next.